Grundsätzlich sind Sedativa oder Benzodiazepine die am häufigsten verordneten Psychopharmaka. Sie sind angstlösend. Darüber hinaus haben diese Ich bin im Himmel und chill im romantischen Holz, Hütten aus Beton, alles ist toll. Denn der Garten ist gemacht, die Rosen duften so schön nach Asbest. Die Sonne scheint mir auf den Krebs. Ich liebe das Leben und ich liebe die Menschen. An solch einem Tag wie diesem wäre es Sünde, nicht Bahn zu gehen. Ich fahre an den Strand, um aus öligen Sand, Sandbohrinseln zu bauen. Den McDonalds geformten Frauen auf ihre süßen Hintern zu schauen. Ich genieße diesen Tag, als wär's mein letzter. Ich schau verträumt aufs Reh, augenfarbene Wasser und denke daran, wie sehr ich dich liebe. Der Frieden, den du bringst, R, wie die Ruhe, die du schaffst, A, die Ausdauer, die du mir gibst, N, die Nähe zu dir, I, ich will dich nie wieder missen, L, ich liebe dich.